Jacuzza, der Vanduscher will keinen richtigen Beef. Das Leben ist wie 69, du kriegst, was du gibst. Sonny Black wird der von mir per Tritt bestraft. Läuft er zu als mache er eine Pilgerfahrt. Ich lass mich von Martinson nicht bremsen. Der Labrador von Ennis, er heißt David Ohrenhänsel. Fick mit AK-47 deine Gärtnerfrisur. Ohrenhänsel, Halbtürke, Halbmärchenfigur. Räum die Zähne vom Flur, wenn ich dich per Rückhand streife. Und lass uns einen ist, als wird man Müll recyceln. Jeder in der Szene weiß, dass ihr nur Rap-Sklaven seid. Ali zahlt beim Fett absaugen den sechsfachen Preis. Und jeder der Jungs der Sekte fiel dem Mock in den Rücken wie Schuppenflechte. Ich hab Luxusketten und mach Kabelrudertraining. Farid Bang am Umfang, Ali Boumaye. Hagebutten-Tee, nachdem ich von Lars die Mutter nehm. Und sie sagt, grüß mir den Felix, ich hab ihn lange nicht gesehen. Nutte, wir sind Muskeltitan. Ich verbrenn mein Geld, bevor ich 1 Cent Schutzgeld bezahl, Bitch. Als ich mein Leben gründete und der Elvia lacht, hätte niemals gedacht, dass ich mehr als Selfmade mache. Denn in meinem Leben gab es keine 11. Klasse und auch kein Studium mit BWL und Mathe. Als man dachte, der weiß nicht, wie man ein Mikrofon hält, wusste ich, eines Tages wird der Lamborghini bestellt. Denn ich hielt den Kopf hoch wie ein ISIS-Rebell. Diese zwei waren Brüder lange vor dem lilanen Geld. Untouchable wie ein Dampfplattengrill. Wir holen Deutschrap wieder runter von seinem Franz-Sacken-Film. Sind die Pumpgun und killen, bis Trap-Rapper flüchten. Jo, wenn wir mal Klapsound machen, dann beim Messer zücken. Nacken, Muskeln bis zum Ohrläppchen. Ich lass San Diego zacken und bezahl die Schlampe mit nem neuen Michael Kors-Täschchen. Yeah, ich geh mit Schlagring auf dich los. Land dich mal im Knast, dann im Heli und Fahrrad raus so. Was suchst du Beef, wenn von vornherein feststeht, dass du dir an der Kante die Zähne ausbeißt, wie wenn ich dich Bordstein fressen lass. Fahr ich vor Gerät, dann Mafia-Kreis in Panik. Mein Bench sticht dir ins Auge wie das Butterfly von Farid. Schwere Waffen unter Kartips. Mein Anzug italienisch, deine Krawatte kolumbianisch. Ich bin Pablo Escobar, Bitch. Du hängst mit Jungs, die dich aus Geldgier ausnehmen. Was für Zeiten ändern dich? Dein Film ist 12 Years a Slave. Lars Bisch wird jetzt auf Coke-Lines gefickt. So, dann sehen wir mal, was die kann, wie bei Rom-Reisetrips. Kill jeden Todfeind im Biss. Such dein Fotzen-Rapper Stress. Dann werden Emojis geschickt, wie in WhatsApp-Messages, yeah. Als ich mein Leben gründete und der Elvia lacht, hätte niemals gedacht, dass ich mehr als Selfmade mache. Denn in meinem Leben gab es keine 11. Klasse und auch kein Studium mit BWL und Mathe. Als man dachte, der weiß nicht, wie man ein Mikrofon hält, wusste ich, eines Tages wird der Lamborghini bestellt. Denn ich hielt den Kopf hoch wie ein ISIS-Rebell. Diese zwei waren Brüder lange vor dem lilanen Geld.